Yeah, ich hab Ruhegene, dank meiner Goldkehle stoppt nicht mal der beste Friseur meine Erfolgssträhne. Vergesst den Rest, es wird langsam Zeit zum Umgewöhnen. Aus Gott und Sees bis auf Sense, ne Ansammlung von Hundesöhnen. Und es ist Zeit, die Vorurteile zu beseitigen. Fickt eure Likes, ich bin hier, um zu beleidigen. Sensor, ich komm mit Brettern, Bitch, Windsurfer. Was Punch ist für euch reichen Stichwörter, ihr Mistkörper. Und mein Album wird der Überbringer wie Postboten. Die derzeitigen Poststrophen sind nichts als Kursproben. Miese Parts, ne Massen in Richtung, als wären sie Saw-Filme. Bei dem Beat platzen selbst die Gläser von Gary's Hornbrille. Und lasst Geist musikalisch, doch hat kaum noch gute Klicks. Den juckt schon der Song, wenn der Interpret ein Hurensohn ist. Fickt eure Story, Scheiße und die 1000 Kiffer-Tracks. Ich mach das, was ich am besten kann, ich hau Kinder weg. Und ich schick das JMC, es erst vorher bestimmt. Scheiß mal drauf, wer wie gut war, für mich zählt nur noch wer gewinnt. Bitch, von heute an herrschen andere Sitten. Denn die einzige Option für mich ist alles zu ficken. Alles zu ficken, ficken. Ah, ich bin ein Goldrusse, ich bin ein Goldrusse. Du hast keinen Erfolg, nur dir geht ohne Stolz rutschen. Goldrusse macht Pollen. Mucke, ich zerschlage Holzpuppen, ihr bleibt alle furchtbar. Angriff ist meine Verteidigung, jetzt setzt es Bomben. Lines Drop ist so fett, man denkt, er trägt sein Backpack im Frontbereich. Ich bin kein Hochzeitsplaner, doch mich rufen ständig Bräute an, die dickere Titten haben als Drop sein Vater. Ich kann im JMC nur Fotzen sehen, Humara, nutzt mal lieber deine Zeit, weiter zum Shoppen gehen. Ich mach alles kaputt, denn ich seh rot wie diese Abo-Treter. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Mach mal nicht auf Vater auf euren Gay-Club-Partys, denn es geht jetzt in die Fresse wie bei Make-Up-Artists. Es ist undenkbar, dass vier gewinnt. Selbst dann, wenn er Schmiergeld bringt, denn er kriegt nichts auf die Reihe, nicht mal mehr bei vier gewinnt. Ich mach's im großen Stil wie Drogenkartelle. Was für JMC hier gehört dem Pokémon-Bälle, Bitch. Bis auf mich sind alle Clowns, fickt mal euren Spassen-Sound. Ich bin sicherlich nicht Flair, doch ich werf die Flaschen raus. Und ich schick das JMC, es erst vorher bestimmt. Scheiß mal drauf, wer wie gut war, für mich zählt nur noch wer gewinnt. Bitch, von heute an herrschen andere Sitten. Denn die einzige Option für mich ist alles zu ficken, alles zu ficken, ficken. Ah, ich bin ein Goldrusse, ich bin ein Goldrusse, du hast keine Volknote, ihr geht ohne Stolz luschen. Goldrüste macht Pollenmucke, ich zerschlage Holzpuppen, ihr bleibt alle voll schwuchteln. Ich bin Baba und du ein hässlicher Bastard. Der Wayne ist wie dieser League of Legends Charakter. Während ich und meine Leute teure Autos schieben, sieht man dich und deine Freunde eure Autos schieben. Und allen YouTube-Huren Söhnen, die gern Selfies knipsen, zeige ich den Hooligan und schenke ihnen ein Chelsea-Grinsen. Das ist es zumal, ich verteile Seitenhiebe, Bitch, wenn du mitdrücken kannst, dann führt das bloß zu Peitschenstriemen. Es ist Yuri, Gangster-Flow, Lucky Luciano, hängen Pollos Hermanos wie der Achi Gustavo. Krimineller Background wie russische Fußballfans. Ich will dich bluten sehen wie englische Hooligan. Der Junge ist on point, fick dein lebensschwachen Standard. Der Kurs wechselt hier zwischen Ketamin und Pumpguns. Ich bin unterwegs, die Scheine halten wach. Pablo E-Prinzip, ich bin der Dorn in dieser Stadt. Sind Faggots so, so verlieren, das ist wie Auto waschen. Jetzt werden Schnauzen foliert. Drop Dynamic hält sich jetzt schon für den künftigen Champ. Denn allein durch den Bonus kriegt er 50%. Ich bring Bombenhagel, nenn die anderen Runden voll versagen.